Stille Nacht, Audio Nacht, der Andi hat dies Pfeil gebracht. Ich möcht auch gar nicht lange stören. Ihr könnt das gern auch morgen hören. Oder wann immer, vielleicht auch nimmer. An andern Orten brennt der Baum, lieb Hörerschaft, man glaubt es kaum. Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 74. Ich bin der Andi und wir leben noch. Normalerweise hätten wir gestern den Baum reingeholt und geschmückt. Heute Vormittag wären wir auf ein Geocaching-Event gefahren und mittags wär's mir üblicherweise schon recht besinnlich. Dem Glühwein sei Dank. Nachmittags dann hätte ich gewartet, bis die Holde mit der Brut spazieren ginge oder in die Kirche. Die Zeit hätte ich genutzt, um Geschenke unterm Weihnachtsbaum zu drapieren. Danach hätte ich das Weihnachtszimmer abgeschlossen und gewartet, bis die Familie eintrifft. Von draußen zurück hätten wir die Brut noch etwas warten lassen. Nach ausreichender Zeitspanne wäre ich dann ins Weihnachtszimmer gegangen, hätte die Kerzen angezündet und würde eine Glocke läuten. Ganz leise selbstverständlich. In besinnlichen Zeiten müssen schon alle genau aufpassen. Ich hätte auch nicht läuten können, sie hätten es trotzdem gehört und es hätte eine schöne Bescherung gegeben. Danach hätte die Holde gekocht und es gäbe Bitki Poruski oder Rahmschnitzel, aber heute ist mal wieder Pandemie und deshalb alles anders. Die Weihnachtsdisco fällt aus. In NRW ist das umfassende Verbot von Tanzveranstaltungen jeglicher Art eine der wichtigsten Neuerungen, niedergeschrieben in § 5 der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Nicht nur Clubs und Diskotheken müssen schließen, sondern private Tanz- und Disco-Veranstaltungen sind laut aktueller Corona-Schutzverordnung ebenfalls untersagt. Damit fällt nicht nur die Silvesterparty ins Wasser, sondern alle Veranstaltungen, bei denen das Tanzen im Vordergrund steht. Es wird also maximal besinnlich, zumal in Deutschland auch dieses Jahr keine Silvesterböller verkauft werden dürfen. Die letzte Hoffnung der Böller-Fraktion liegt nun bei den Ländern und Kommunen, denn die regeln in Eigenregie, ob und wo gegebenenfalls Feuerwerkskörper angezündet werden dürfen und wo nicht. Hintergrund ist, sofern ich das Thema korrekt verstanden habe, die Entlastung der Krankenhäuser. Nun ja, ob und inwieweit dieser Plan aufgeht, werden wir 2022 wissen. Was im Inland nicht erhältlich ist, wird sich der gewiefte Böllerist erfahrungsgemäß im nahen Ausland beschaffen und die Dinger machen nicht Peng, sondern Bumm. Wenn's dumm läuft, ist nicht der Finger schwarz, sondern der Arm ab. Und wenn's jetzt auch als Weihnachtsgeschenk zu spät ist, besorgt euch sicherheitshalber ein paar Arterienklemmen. Die kann man nicht nur zum Abklemmen von Arterien benutzen, auch zum Nähen oder zur Entfernung gröberer Schrapnellstücke. Oder zum Entfernen von Angelhaken. Von Friedfischen, hallo? Was habt ihr denn gedacht? Und als wäre das nicht genug, müssten sich die Schülerinnen ab Weihnachten testen lassen, sofern sie nicht ausreichend geimpft sind, denn mit der Schulwoche vom 20. bis 23.12. enden die Schultestungen und damit auch der automatische Getestet-Status. Ein komisches Jahr. Und eine extra lange Weihnachtskonserve voller Nonsens. Episch lang und hoffentlich nicht nur für diejenigen interessant, die nix haben, außer vielleicht dieser Konserve. Wir waren am 4. Advent spazieren. Cache-Wartung des 100-Morgenwaldes mit Kreuzblickabstecher, sprich, die Holde spaziert mit mir durch den verschlammten Wald und ich labere. Am Ende fahren wir Auto und ich labere immer noch über dies, das, Ananas. Zwischenzeitlich verwende ich sogar schlimme Worte, doch hört selbst. Mal heiz noch ein bisschen schneller an mir vorbei, da schmeiß ich dir die scheiß Kerze ins Kreuz. Wir sind heute in Burg. Also da, wo wir gerne immer mal parken. Und sind da heute mit dem Auto hingefahren, weil, ja, bis hierhin zu laufen hatte ich keinen Bock. Wir machen nämlich heute eine kleine Cache-Wartung und wollen an der Burger Kapelle vorbei. Und mit ein bisschen Glück ist dieses Arschloch, was mit seinem SUV gerade an uns vorbeigeheizt ist, auf einer sehr schmalen Straße, ja auch gleich an dieser Kapelle anzutreffen. Und dann, ja, dann hat er einen Grund, an der Kapelle zu sein. Meine Fresse. Da kann man aber auch nicht mal ganz kurz vom Gas gehen, wenn da Fußgänger sind, weil, warum? Ja, also ich schätze, von meinem Ellbogen bis zu seinem Spiegel hatte ich jetzt circa 30 cm. Und er fuhr mal mindestens 40 oder 50. Keine Ahnung. Blöder Heizer. Boah, wie mich das aufregt. Rücksichtsloses Pack. Und hier ist alles abgeholzt. Ich kann. Guck mal, ist das die Strecke, die wir gegangen sind damals? Ja, ne? Das ist die andere Seite vom Tal. Das muss doch da sein, wo wir runtergekommen sind. Und da ist der Metabolon. Nee, da ist der Metabolon. Das ist ja Wahnsinn, der Metabolon. Das ist dieser folienbedeckte Hügel, den sie über der ehemaligen Müllkippe aufgestockt haben, aus welchen Gründen auch immer. Frau sagt, um ein Lernzentrum draus zu machen. So einfach ist es. Ja, aber es hatte eigentlich noch einen anderen Grund, dieser Metabolon. Jetzt muss ich noch mal kurz rascheln, weil es windet ein wenig und das zieht dann doch ziemlich im Nacken. Dann lauf mal schnell zurück. Entweder ist der zu Hause noch oder im Auto. Sicher? Na gut, dann hoffen wir mal. Nicht, dass der. Also nicht, dass der im Radkasten. Was ist denn hier los? Kann ich mal dein Fotoding haben? Hier hat einer seine Orientteppiche entsorgt. Für wer einen braucht oder so. Aber die will hier auch keiner mehr haben. Das ist ja Sperrmüll vom Feinsten. Ja. Klicker, klicker. Da habe ich doch ein schönes Bild fürs Blog. Ja, wenn man mal abseits der normalen Wege geht. Jetzt kommt der nächste. Frau geht mal ein bisschen mitten auf der Straße. Lebensmüdig, so kommt der nicht an uns vorbei. Es sei denn, der fährt übers Feld. Will hier gar nicht her. Na gut. Glück gehabt. Ja, wir sind hier früher immer gerne mit dem Hund hergegangen auch. Aber seitdem der Gute nicht mehr ist, ja, kommt man hier auch weniger her. Und es hat sich hier echt schwer verändert. Was wird denn da oben gebaut? Häuser. Toll. Wer hätte es gedacht? Sie bauen Häuser. Nein. Ob das in Richtung sozialer Wohnungsbau geht? Weil das sieht ja nach Mehrfamilienhaus aus, so eine Zweier- oder Dreierpackung. Wobei sozialen Wohnungsbau kann ich mir hier ja eigentlich nicht vorstellen, auch wenn hier die Grundstückspreise wahrscheinlich recht günstig sind, weil von hier kommst du ja nicht weg. Also wenn hier jemand wohnt, bis der im Ort ist, da latscht der mal locker eine halbe bis eine Stunde. Und so mit Bus ist hier ja auch nicht viel. Wahrscheinlich zur Not morgens ein Schulbus oder so, keine Ahnung. Das wäre mitten im Ort wahrscheinlich besser. Oder zumindest mal in Ortsmittennähe. Guck mal, Schafe. Da sind Schafe. Ganz im Gegensatz zu den Komodo-Varanen im Norddeutschen haben wir hier nur Schafe. Und Hunde. Hier ist nämlich auch. Gibt's hier noch die Hundeschule? Ist das da nicht die Krampe von eben? Ja, das ist dieser Skoda. Dieses Skoda-SUV. Oder parkt da nur um? Hä? Das Arschloch da. Ja, ist gut. So. Wollen wir mal gucken. Das ist die Kerze. Ist hier zu? Jetzt haben wir die Kerze umsonst mit, oder was? Nein, es ist offen. Na dann. Mach die Tür mal zu, bitte. Wegen dem Lärm von draußen. Ja. Guck, die haben hier Teelichter auch. Da werden wir jetzt mal ein bisschen was aufstellen, glaube ich. So. Ja, das ist sehr schön besinnlich hier. Hast du Geld mit? Jetzt haben sie Teelichter, aber ich habe heute kein Geld mit. Da mache ich auch keine Teelichter an. Aber wir haben hier die große Kerze. Die haben wir ja extra mitgenommen. Dann wenigstens die. Ich hoffe, die darf hier auch stehen. Ja. Wird heute bestimmt wieder einen Gottesdienst geben hier. Gehe ich von aus. Haben die öfter sonntags, ne? Aber wir sind noch ziemlich früh. Wir werden sehen. Na gut, dann ab zur Kaschwartung. Auch schön. Ja. Die großen Kleffomaten. Ja, und wo bist du weggelaufen, hä? Ja, wo bist du weggelaufen? Stehst du nur da? Du bist mir ja einer. Ne? Du bist mir ja einer. Ja, ein inflatierter Ball. Dieser Ball leidet an Inflatulenz. Nein. Doch. Guck mal, wie viele Misteln in dem Baum sind. Ist ja der Knaller. Und was haben die hier gemacht? Ein Tannenmassaker? Hier vorne liegt überall das ganze Tannenreisig und ein Stück weiter hinten, genau, Tannenreisig, da kann man immer noch holen, ich meine, so weit ist das Auto nicht. Und hier vorne liegen die ganzen Stämme. Ja, hätten wir jetzt Mutters Auto, ne, dann hätten wir eine Schere. Ist nicht nur gut zum Zehennagel operieren, sondern auch hier, um mal eben Reisig zu schneiden, aber das wäre ja Diebstahl. Also der Tannenbaum, den ich gekauft habe, ne, weil du ja einen willst, der ist so dicht, da muss ich einiges rausschneiden, glaube ich. Guck mal, hier stehen überall Trecker, also Mini-Trecker, Kindertrecker, hier an Feldrändern. Ist ja lustig. Kann ich nochmal den Fotoapparat? Sie ist ziemlich genervt, weil ich alle 2 Minuten, oder ich müsste mir ein neues Handy kaufen. So, wir biegen jetzt von der Straße ab in den Waldweg, der zum 100-Morgen-Wald führt und durchqueren gerade ein kleines Stückchen Matsch, in dem sich seinerzeit mal eine Pfütze befunden hat, die voll mit Kaulquappen war. Da habe ich mal ein Video von irgendwo hingestellt, ich weiß auch nicht mehr. Vielleicht finde ich da noch ein Foto von, dann packe ich das drunter. Ja, klar. Aber wer weiß schon, ob das irgendeiner gehört hat, was ich mal irgendwann erzählt habe. Ne? Die hören das ja auch nicht alle nach. Aber wir hätten ja nochmal einen Vergleich. Kann ich nochmal einen Fotoapparat haben? Weil ich habe ja hier irgendwann mal ein Foto gemacht von einem bäuerlichen Anhänger. Jetzt mache ich da nochmal ein Foto von. Weil der ist nämlich mittlerweile komplett zugewachsen mit Brombeerranken oder keine Ahnung. Das ist der absolute Knaller. Weil wir sind ja hier in Gegenden, die sind noch ein Hauch verlotterter als der Ortskern von uns selbst. Ich weiß nicht, warum die das hier machen. Vielleicht auch nur, damit ich mich besser fühle, wenn ich nichts im Garten tue. In der Gewissheit, dass in 50 Jahren mein Garten nicht so aussehen kann wie das hier. Das hat ja auch was. Das ist ein bisschen wie Unterschichtenfernsehen gucken, da fühlst du dich auch direkt besser. Ist natürlich voller Absicht von den Fernsehbetreibern, weil sie dir ja dann suggerieren, ach guck mal, so schlimm ist es ja gar nicht bei dir, also bleib sitzen, ess noch ein paar Chips und trink dir ein Bier. Hier haben die Wildschweine ja ganz ordentlich gewühlt, ne? Was ein Schlamm. Also mit Friseusen. Bitte? Oh, ich gehe die ganze Zeit ohne zu starten. Ach, du musst starten. Wir haben bestimmt hier schon 37 Kilometer vertrödelt und meine Holde hatte ihre Uhr nicht an. Also an schon, aber nicht angeschaltet. Zählt keine Kilometer. Alles umsonst. Ja, Schatz. Wärst du Programmiererin geworden, könntest du jetzt so viele Schritte draufpacken, wie du willst. Ja, oder in diesen Lauf. Ich habe jetzt gesehen, diese Firma, ne, die diese Navigationsgeräte baut, von denen wir auch das ein oder andere haben, die hat jetzt irgendwelche Rezepte als Video. Ich meine, es waren Rezepte als Video ins Netz gestellt dabei. Also in ihrem, ja, über ihr Twitter-Profil. Ja, so als Video irgendwie. Wir nähern uns der Station 1 des 100 Morgenwaldes, dem Cashmaner Holden. Und ihr seid, wie schon erwähnt, live dabei als Konserve bei der Cashwartung. Da soll noch mal irgendeiner sagen, die Holde kümmert sich nicht um ihre Dose. Das ist aber jetzt nicht so verfänglich gemeint, wie sich das anhört. Hier sind doch Spuren, Schatz. Hier ist doch wer gewesen. Offensichtlich ist die Station vorhanden. Da können wir ja ganz entspannt weitergehen. Mal gucken, als wir das letzte Mal hierher gegangen sind, lag ja ein Baum quer über dem Weg. Und da bin ich mal gespannt, ob der immer noch da liegt, wenn wir da ankommen. Aber ist ja noch ein bisschen. Tatsächlich, der ist ja immer noch da. Den hat keiner weggeräumt, das ist unglaublich. Ist zwar nicht so riesig, aber den Spuren nachzusehen, fahren hier ziemlich viele Leute mit dem Fahrrad. Da werden die den wohl rüberheben müssen. Man sieht auch keinen Ausweichpfad. Möglicherweise möchte der Besitzer nicht, dass hier geradelt wird, also auf diesem Weg. Was ich einerseits auch verstehen kann, das wird aber jetzt unangenehm, ne? Nasses Laub und jetzt diese Steilstrecke, da kann ich nur hoffen, dass ich mich nie auf die Fresse lege. Das sind, ja, toll. Die Holde meint, sie macht Fotos dann. Und das sind ja auch, glaube ich, berühmte letzte Worte. Ne? So, hey, ich hoffe, dass ich mich nicht auf die Fresse liege. Das könnte auf jedem Grabstein stehen. Oh, oh. Und Mücken gibt es hier immer noch. Ach so, und denk dran, ne? Wenn du dein Handy in deiner Gesäßtasche hast und dich hier auf den Hintern legst, ne, dann brauchst du ein neues. Und ich habe keinen Fotoapparat mehr. Also Vorsicht. Ich gehe dann schon mal langsam weiter. Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Ich bin da ja unbegeistert. Vor allem das Schlimme ist, das ist hier, man sieht gar nicht, wie schlecht der Weg im Eigentlichen ist, weil er so dick mit Laub bedeckt ist. Und das Problem ist einfach, es ist streckenweise ausgewaschen, stark geschottert, Geröll, Schlamm, nur wenig festgefahrenes und es ist schweinesteil. Also, das müssten so ungefähr 45 Grad sein, die es hier runtergeht. Und ich glaube, 45 Grad sind 100%, wenn man das auf den Straßenverkehrsbereich oder hier diese Schilder im Straßenbereich vergleicht. Da fühlt man sich ja gar nicht wohl. Also ich mich zumindest nicht. Weil einmal Beinbrechen reicht ja. Naja, die Hälfte haben wir und mit ein bisschen Glück schaffe ich den Rest ja auch noch. Also es wäre wesentlich dezenter, hier hochzugehen als runter. Aber da haben wir ja schon mal drüber überlegt, dass es möglicherweise geschickter gewesen wäre, die Runde andersrum zu gestalten. Aber dann hätte man halt ganz zum Schluss diesen Berg hier raufgehen müssen. Und es hätte sich möglicherweise eine bessere Stelle für ein Final ergeben. Ich weiß es nicht. Klar, und jetzt kommt meine Holde hier. Flink wie eine Gazelle oder wie eine Berggemse über die Steine geflogen. Hoppel, hoppel. Zack, gleich ist sie hier. Während ich hier versuche, das Gleichgewicht zu halten. Es ist unfassbar. Die ist so sportlich. glaubt kein Mensch, ich bin nur dick. So, unfallfrei nach unten gekommen. Aber ich glaube, dieser Riesenholzstapel, der hätte mich auch gut gebremst. Sind das immer noch? Nee, ist das ein neuer Holzstapel oder ist das der von damals noch? Könnte auch der, pass auf, ich mache einfach mal ein Foto. Dann kann ich das ja mit dem Bild vergleichen, was ich damals mal gemacht habe. Das ist ein schönes Bild, da kann man sehen, von wo man kommt und wohin man geht. Vielleicht noch, wenn du noch ein Stück in die Richtung gehen würdest oder möchtest du mit drauf? Nee, der kommt mit drauf, also entweder da oder hinter mich. So, so ist besser. Das ist gut. Bitteschön. So, ich glaube, wir müssen wegen dem Kreuz nach da, ne? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Guck doch mal, wo unser Cache ist. Ich meine hier. Schlechte Obertöne, ja? Kreuzblick heißt er. Oder hast du keinen Empfang? Ja, wir müssen ja nur einmal wissen, wo es hingeht. Danach ist es ja einfach. Ja, das ist jetzt ein Abzweig, den wir gehen, quasi, um mal eben eine kleine Cache-Wartung zu machen, um zu sehen, ob die Erstfinder wirklich im Logbuch stehen. Och, 4 oder 5 Mal. Gott und die Welt war da. Ich habe dir doch gesagt, der, war es nicht der der Grixelbrüpf hatten, glaube ich, gefunden mit dem Herrn Kaulquappe zusammen. Und da waren schon einige, sogar der Schnüffli war schon da. Meine ich. Ich weiß es nicht. Also muss ich das hier rausschneiden, wenn es nicht stimmt. Obwohl, ist ja meine Meinung. Und meinen kann ich ja viel. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ach so, das wäre ja doof, ne? Wenn wir hier jetzt hergehen und dann kommen wir irgendwann in Hintertupfingen raus und dann stellen wir fest, auch war gar nicht der Weg. Geocaching. Ja, das reicht. Das ist ein ganz normaler, blöder Traddi. Ich bin in Düsseldorf. Wie, du bist in Düsseldorf? Wann warst denn du in Düsseldorf? Gar nicht. Merkt sich denn die Geocaching-App nicht, wo du zuletzt warst? Weiß ich doch nicht. Wann habe ich die denn jetzt mal auf? Keine Ahnung, aber wenn du in Düsseldorf warst... Es fängt an zu nieseln. Das ist ja schlimm. Du hast keinen Empfang? Das ist ja unfassbar. Ja, es ist ein Abenteuer. Also wir haben einen Cache gelegt, aber wir wissen nicht wo. Wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg. Ha, welch ein Abenteuer. Und gucken mal, ob wir irgendwann irgendwo... Boah, ist das ein Matsch hier. Igidigidigidigid. Ob wir irgendwann irgendwo rauskommen. Ja, Traddi, in der Kurve. Also in einem Weg, der von der Kurve abgeht. Ich denke schon, dass das hier richtig ist. Weil, kann ja nur hier sein. Ich meine, wir sind ja von da oben gekommen, neulich. Als wir durchs Gebüsch gebrochen sind, quasi. Ihr erinnert euch. Und Frau meint jetzt, wir nähern uns, das ist gut. Und das war mir eigentlich auch klar. Ja, ich kann die Horpestraße sehen, das passt. Ich wage mich erinnern zu können, ist ja noch schon wieder ein Weilchen her. Ja, und dann ist das tatsächlich der Weg, den ich eben meinte, den wir damals auf dem anderen Berg gegangen sind. Also auf der gegenüberliegenden Bergseite, jenseits des Tals. Und ja... Ich kann jetzt auch das Kreuz sehen, auf das man vom Cache aus blicken kann. Insofern sieht alles ganz gut aus. Aber das werden jetzt weniger Schritte sein, als sich die Holde erhofft. Aber irgendwas ist ja immer. Na, 600 Meter. Ob sind, weiß ich nicht, 800 Schritte oder was, keine Ahnung. Ein bisschen wenig, wenn die wirklich so viele Schritte haben möchte. Aber dann machst du nix. Guck mal, ein Großteil von dem Holz ist weg, was wir neulich gesehen haben. Und da vorn scheint auch welches runtergebrochen zu sein. Siehst du, wo der letzte Holzstapel ist. Ist ja interessant. Ja, also machen wir quasi nicht nur eine Kaschwartung, sondern direkt zwei. Und wir haben an dieser Stelle den Beweis, dass man bei der 100 Morgenwaldrunde auch ganz bequem noch den Abstecher hier zu diesem Traddi machen kann. Als Beifang quasi. Wenn man das möchte. Was haben die denn da gebaut? Ist das jetzt die Kanzel für einen Prediger oder was? Oder eine mobile Sperre auf dem Weg, so nach dem Motto, du kommst hier nicht weiter. Oder ist das eine Basis für einen Hochsitz, der hier nur so rumliegt? Eine Art Brücke? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wenn wir gleich da sind. Und dann mache ich auch direkt ein Foto, glaube ich. Holde verdreht die Augen. So. So. Machen wir eine Runde. Cash-Wartung betreiben. Getarnt ist er noch. Das ist schon mal gut. Ja. Was? Ist er weg? Ist ja unglaublich. Nee. Sehr tief drin. Ja, wenn man den dann noch weiter reinsteckt, kommt man da auch bald nicht mehr dran. Na gut. Wollen wir doch mal schauen, wer da war. Es waren da FTF-Team Kaul, Quappe und Grixelbrüpp. STF, kann ich nicht lesen. Dann der Ludewig, die Sufi, Buschbieger, Flat 75, Kappenschlumpf und Team BC irgendwas, Nico Balu und Axo DDL irgendwie was. Dann ein Stempel, aber ein schöner kleiner Stempel. Ich glaube Team Trüffelschwein, Schnüffli und die Lorbeeren sowie, kann ich auch nicht lesen. Ja, also waren schon welche da. Wie fein. Kann man es ja wieder verstecken. Schön, schön. So. Na gut, Cash-Wartung gemacht. Dann kann es ja jetzt bald weitergehen. Mit der Runde und dem Cash der Holden. So sieht's aus. Aber es ist bestimmt eine Kanzel hier. Ja. Willkommen zum Gebet. Aha. Guck, jetzt haben sie sogar eine Andachtsbank gebastelt. Die Andachtsbank fürs Kreuz. Das einzig Vorteilhafte, was ich der ganzen Sache hier abgewinnen kann, dass jetzt hier die ganzen Wege so schlammig sind und so ist, wenn die irgendwann mal das Holz hier rausgefahren haben, nächstes Jahr oder wann, ne? Dann braucht hier über Jahre kein Holztransporter mehr durch. Weil da ist ja nichts mehr, was der holen könnte. Weißt du, was ich meine? Ich habe heute Morgen im Anzeigen-Echo gelesen, dass es da jetzt Krippenwege gibt. Irgendwo. Also überflogen. Gelesen wäre zu viel gesagt. Da können dann die Kleinen irgendwie zwischen dem 24. und dem 26. bei irgendwelchen Krippen noch Moos oder Ästchen oder sonst was beilegen. Also die Kinder mal sehen. Das werde ich wohl nachher hier irgendwo mal zwischenschneiden. Und dann ist auch wohl irgendwie so ein Buch rausgekommen über Krippen hier aus der Gegend, wo Krippen erklärt werden. Aber da kam ich da nicht zum Lesen, weil ich ja noch irgendwie Podcast, Adventskalender auf dem Ohr hatte und Kaffee trinken, Brötchen essen, irgendwas hatte. Ja, schaue ich gleich mal, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber das erschien mir dann doch interessant, insbesondere, weil ich ja Hörer habe, die sich mit Krippenfaden auskennen. Ja, also ich habe ja das Anzeigen-Echo 45. Jahrgang, 50. Woche, 17. 18. Dezember 2021 für Gummersbach, Bergneustadt, Engelskirchen, Lindlar, Marien, Heide, Reichshof, Wiel und Wipper führt. Da steht direkt auf Seite 1 Gummersbacher Krippenweg. Vom 24. bis 26. Dezember können Kinder und Erwachsene von 11 bis 17 Uhr an 5 Stationen Szenen aus dem Weihnachtsevangelium entdecken. Ja, und dann startet dieser Krippenweg irgendwo am katholischen Seniorenheim, geht dann über 5 Stationen und entlang dieses Krippenweges können Aufruf zur Volkszählung, Verkündigung Marias, Weg nach Bethlehem, Jesu Geburt und der Stern über der Krippe entdeckt werden. Kinder können die Krippe mit Tannengrün oder Moos weiter polstern. Ja, also ungefähr so, wie ich das auch in Erinnerung hatte. Ja, und auf der nächsten Seite, ich blätter hier mal um, das ist ja heute wieder ein weihnachtliches oder adventliches Potpourri, das ist der Hammer. So, da gibt's nämlich, Achtung, da ist dann ein schönes Bild von der Weihnachtskrippe in der Basilika Morsbach. Die haben eine Basilika. Das ist ja auch mal interessant. Ja, also es gibt da den neuen farbigen Krippenführer für die Pfarreiengemeinschaft Morsbach-Friesenhagen-Wildberger Hütte. Und da sind 21 Krippen drin abgebildet und erläutert. Ja, was schreiben die noch? Der Heimatkundler Christoph Buchen hat in Wort und Bild festgehalten. Wissenswertes über 12 Krippen, was überliefert ist, 21 Farbfotos, in zugehörigen Texten wird, sofern überliefert, auf Alter und Herkunft der Krippenfiguren eingegangen. Manche Figuren stammen aus dem Jahr 1880. Und der Krippenführer liegt in jeder Kirche der Pfarreiengemeinschaft aus. Herzliche Einladung, also über Weihnachten oder über das Dreikönigsfest hinweg auf Krippentour zu gehen. Es sei allerdings angemerkt, dass manche Kapellen möglicherweise nur zu bestimmten Gottesdienstzeiten geöffnet sind. Das ist Weihnachtsstimmung pur, man sollte sich auf den Weg machen, schreibt jedenfalls das Anzeigenecho. Ja, ist das jetzt umsonst oder was? Ach so. Also das ist ein 20-seitiger Krippenführer, der, so wie ich das lese, in jeder Kirche der Pfarreiengemeinschaft ausliegt. Ist der jetzt so zum Wegnehmen? Ich habe keine Ahnung. Also wen es interessiert und wer hier aus der Gegend ist, kann sich das ja reintun. So, zurück in den Wald. So, wir befinden uns an Station 2 des 100-Morgenwaldes. Die Holde nickt mit dem Kopf, ergo ist die Station noch da. Das ist gut. Boah, das ist so ein 4. Advent. Wetter dröge, Wege matschig. Ich habe nicht viel zu erzählen. Und ich streng mich hier total an auf diesem ja quasi fast waagerechten Weg. Dem Weg durch den Matsch. Riesensauerei. Bin wahrscheinlich schon irgendwie bis zu den Kniekehlen dreckig. Das ist eben, wenn Masse in Matsch trifft, dann spritzt das recht hoch. Aber ich kann es ja nun nicht ändern. Aber ich könnte euch noch was anderes erzählen. Und zwar, neulich kam auf Twitter irgendeine Dame, ein Mädel, keine Ahnung, ich kenne die wohl nicht, auf den Gedanken, weil sie ein Schild sah, nämlich Müller Omikron, auf den super duper Gedanken, ja, geh am besten hier quer rein, auf den super duper Gedanken, wo war ich denn jetzt, ich fange nochmal an. Also kam sie auf den super-duper Gedanken, weil sie ein Schild sah, auf dem Müller-Omikron stand. Oh, es hätte schon eingeheiratet, also dieses Omikron. Furchtbar witzig. Nur hier am Ort ist halt diese Firma Müller-Omikron ansässig. Und das schon zu Zeiten, da gab es noch kein Omikron. Ich fand den Witz daher ein wenig mäh und war geneigt, dazu auch was zu schreiben, nämlich, dass es die Firma hier schon lange gibt. Sofort kriege ich zurück, ja, bla bla bla, war ja nur ein Witz, erzähl und danke fürs Mansplainen. Ich musste das erstmal googeln, weil ich komme ja hier vom Dorf, was weiß ich, was Mansplaining ist. Also Mansplaining ist wohl dieses, wenn ich als Mann herablassend irgendjemandem was erkläre, also vorzugsweise einem weiblichen Wesen. Irgendwie so. Keine Ahnung, ist mir auch vollkommen Wumpe. Jetzt werden einige sagen, ja, wieso erzählst du es dann, wenn es dir so Wumpe ist? Nee, mir geht es nur ums Prinzip. Hätte meine Holde zurückgeschrieben, was hättest du denn dann gemacht? Dann hättest du das Wort Mansplaining ja überhaupt nicht verwenden können, weil, hätte ja dann eine Frau gesagt. Oder wie ist das, wenn eine Querperson oder sonst irgendwer das gesagt hätte? Was ist es denn dann? Dann klappt es ja nicht mit Mansplaining. Also wieder in meinen Augen eine, die die erstbeste Gelegenheit sucht, wenn man ihr mal irgendwie Widerworte gibt oder etwas sagt, was ihr nicht passt, mit Mansplaining anzukommen. Ja, irgendjemand, ich denke mal möglicherweise eine männliche Person, schrieb dann zurück, aha, war vielleicht ja auch nur ein Scherz, von mir jetzt, also auch nur ein Scherz, danke fürs Womansplaining. Also ich, Leute, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Ich wünsche mir ja wirklich diesen Anti-Herz-Button. So, ich like es nicht, ich dislike es auf Twitter einfach nur, oder vielleicht den Mäh-Button, ne? So, dass du einfach draufklickst und sagst, Mäh, weil du zum Ausdruck bringen möchtest, dass das ja nicht so dolle ist. Ich weiß, bei mir würden natürlich auch viele Leute irgendwie Mäh oder Dislike drücken, aber das wäre mir ja Wumpe. Aus dem einfachen Grund, weil kann ja jedermanns Meinung sein, aber sich nur angepisst zu fühlen, weil man jetzt halt dummerweise kein Mann ist und ein Mann mal was sagt. Sowas geht mir echt auf den Zeiger. Und da denke ich mir dann auch, Leute, eure politische Korrektheit in allen Ehren, aber das ist mir dann schon wieder ein Groschen zu viel. Weil entweder mal ist Kritik fähig oder mal ist es nicht. Und die ist es in meinen Augen eben nicht. So sieht's aus. So, und jetzt gehe ich mal gucken, weil meine Holde, die steht hier in der Pampa und offensichtlich findet sie nichts, was nach ihrer dritten Station aussieht. Und das wundert mich nicht, weil hier ist ja komplett wieder alles irgendwie holzabfahrtechnisch und asttechnisch und allem zusammengebrochen. Und wahrscheinlich haben sie sogar die Dose mit abgesägt oder ich meine, das war an einer steileren Stelle. Ich denke mal, das ist da hinten irgendwo. Das ist nicht hier, tippe ich jetzt mal so. Weil hier ist das zu flach. Weil ich habe mich damals, als du die letzte Wartung gemacht hast, habe ich mich drüber aufgeregt, dass du hier diesen steilen Hang runter wolltest. Jetzt kann ich hier natürlich nichts sehen, weil hier diese ganzen Stämme liegen. Vielleicht ist da vorne eine Stelle, wo ich mal runter gucken kann. Nee, nicht im Fahren. So viel ist sicher. Wir legen keine Dosen in Fahren wegen der Zecken. Aber ich hatte extra noch gefragt, brauchen wir das GPS? Nö. Hier kann man sich ja voll die Haxen brechen. Aber es sieht so aus, als würden wir hier vielleicht fündig werden. Beziehungsweise die Holde. Hier, weiter zu mir, weil da ist so ein Baumstumpf. Der oder der hier vor dir direkt? Einer von beiden, guck da einfach mal. Wie schnell diese Hülse gewachsen ist, weiß ich nicht. Was müsste schon, wenn was freier sein? Ich glaube nicht, dass das hier, wo die Hülsen sind, ist. Also ich würde, wenn, hier tippen. Und mir kommt auch dieser eine Baum, der hier unten liegt, der hier zugewachsen ist, so bekannt vor allem, weil du, glaube ich, über den drüber bist damals. Oder der weiter hier vorne auch noch. Also der oder da liegt auch noch. Deaktiviert direkt online hier draußen aus dem Wald. Ist das nicht vorbildlich? Ich fasse es nicht. Ich hätte ja bis zu Hause gewartet, aber naja. Sie hat auch mehr Online-Volumen als ich. So ist das. So, war jetzt hier unten auch noch irgendwo eine Station? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, wir hatten mal hier unten auch. Oder war die Dose da? Ja, doch, die war mal hier unten ursprünglich. Und dann war hier auch immer was und dann konnte man die auch nicht finden. Und dann hat sich auch wieder alles geändert. Jetzt gibt es hier sogar einen Bachlauf, das ist ja der Hammer. Ein bisschen Schuhe waschen. Lag die nicht anfangs mal hier? Ne, meine ich doch. Die haben wir schon so oft verlegt, das ist unglaublich. Dann können wir sie ja wieder hier hinlegen. Hier sieht es jetzt wieder nett aus. Aber sieht man natürlich dann von da unten im Weg. Ja. Boah. Ja, aber wenn die kleinen Tännchen jetzt, also diese, das wird keine Dickung, also nicht falsch verstehen. Da stehen im Endeffekt so 5-6 kleine Tännchen im Karree an so einem abgesägten Baumstumpf. Und das ist natürlich ein schöner Sichtschutz zum Weg, einerseits. Und dann ein ganzes Stückchen weiter kommt eine Dickung. Und die ist ein schöner Sichtschutz wiederum zum unteren Weg. Also insofern wäre das eigentlich eine schöne Stelle und hätte jagdlich kaum Relevanz. Und eigentlich könnte man auch kein Wild beunruhigen. Insofern alles gut. Naja, wir werden sehen. Das heißt, wir sind ja in den nächsten Tagen hier irgendwann nochmal wieder hier. Und gut, dass wir noch Dosen haben, ne? Haben ja neulich erst noch welche gekauft. Ja, das ist auch schon wieder ein Jahr her oder so. Oder noch länger. Als wir hier ersetzt haben. Oh, gut. Fast die komplette Runde. Man verliert hier komplett das Zeitgefühl. Also nicht hier im Wald, sondern über diese Pandemie und alles. 10 Jahre? Hammer. Du cashst seit 2006? Also, ja, indirekt ab 2005, weil du bist ja immer schon mitgegangen. 9.8.09. Und jetzt haben wir, wir haben 21. Ja, also 12. 12 Jahre. Ein Dutzend Jahre. Und der liegt noch. Genau. Und der soll auch bleiben. Ja, das ist nicht nur der Cache, der sehr wartungsintensiv ist. Also für unsere Verhältnisse wartungsintensiv. Viele unserer Caches, die liegen ja über Jahre irgendwie, werden sehr selten gefunden. Und wenn du dann nach 5 Jahren mal hingehen musst, findest du ihn nicht, weil er dann gewandert ist oder so. Das ist sehr spannend. Egal. Aber der ist nicht nur sehr wartungsintensiv für unsere Verhältnisse, sondern der ist auch der Cache, der uns ein nettes Gespräch mit einem Anwalt eingebracht hat. Und dieser Anwalt ist nämlich der Besitzer der Ländereien hier. Aber das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal irgendwo erzählt. Insofern kein Problem. Aber er liegt halt jetzt hier mit Erlaubnis und wird auch der einzige Cache bleiben, der hier jetzt liegen darf. Also sollte hier in die Gegend irgendjemand anders Caches legen, wird er ein wenig unbegeistert sein. Und wenn das jetzt halt jemand macht, ohne ihn zu fragen, dann könnte das richtig Ärger geben. Ich rate ja davon ab. Egal. Muss ja jeder selber wissen. Und selbstverständlich fragen ja alle Geocacher vorher den jeweiligen Land- und Grundbesitzer, ob sie dort eine Dose legen dürfen. Uns hat es damals die Augen geöffnet. Ja. Aber schön, wie es dann grundsätzlich gelaufen ist. Ja. Wie die Holde schon sagt, er hat schon seit Jahren ein Profil bei Geocaching.com, der wird das sehen. Dann wird das hier vielleicht unsere Silvesterrunde oder so. Weißt du? Den Cache wieder an den Start bringen als letzte gute Tat dieses Jahr. Schön theatralisch, das können wir machen. Ich wollte über den Drive-In-Weihnachtsmarkt erzählen. Also, was ich über diese Nacht schon wieder... Ich bin ja bei Jaws eingeschlafen, also bei der Weiße Hai. Heute Morgen gegen 1 und... gestern Abend haben wir, aber ich wahrscheinlich nur so mit halbem Auge, im Fernsehen gesehen, dass es in Kevela einen Drive-In-Weihnachtsmarkt gibt, sagt die Holde. Ich erinnere mich nicht mehr. Und nein, so viel habe ich nicht getrunken. Im Fernsehen kam dann dieser Beitrag, dass es in Kevela einen Drive-In-Weihnachtsmarkt gäbe. Und da fahren Tonnen Leute mit ihren Autos hin und dann an den, ich nenne es Attraktionen, vorbei. Glühweinstände, Lichterstände, da singen welche, da machen welche dies und das. Und ich habe mich ja neulich über diese Trecker-Karawane aufgeregt. Und über Sinn und Unsinn dieser Aktion und über die Spritverschwendung, die Umweltverschmutzung. Und dann setzt Kevela einen drauf mit einem Drive-In-Weihnachtsmarkt. Ernsthaft? Das ist quasi wie Stau auf der Autobahn mit ihr Kinderlein kommet und hier eine Lampe und da ein Glühwein. Ich fass es nicht. Moment. Ich glaube, ich muss der Hold mal kurz behilflich sein. Von wegen die Dose. Ne, der muss das sein. Ich meine, der Große von der Seite, einer von den beiden von der Seite, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, hast du? Gut. Sie hat ihn. Also offensichtlich ist Station 4 ja da. Nützt nur nichts, wenn Station 3 nicht da ist. Ja, ein Drive-In-Weihnachtsmarkt. Es ist unglaublich. Und da pilgern Menschen dann hin mit ihren Autos. Aha. Jetzt kommen sie hier mit dem Auto durch den Wald. Durch den Wald. Zwei Autos. Dacia und ein Suzuki. Spannend. Okay. Tja, dann ist das so. Moin. Also, Geländewagen hier im Wald. Holt einen Eimer raus. Ich schätze mal, der wird jetzt Mais anfüttern auf Wildschweine, weil hier ja ausreichend Wildschweine sind und alle paar Meter ein Hochsitz kommt. Mann, hier sind ja schon wieder zwei so Dinger, wo ich am Kreuzblick eines fotografiert habe. Gleiche Bauart auf Palette. Interessant. Da muss es ein System geben. Die Frage ist natürlich, welches? So, das war also jetzt Station 5 und die ist auch weg. Nee, ist da. Ist in Ordnung. Da sind Fußspuren. Ach so. Wie auch das von Assos 3 da. Die wir nicht finden. Ja, okay, aber das bedeutet quasi, die Anfrage, ob mit dem Cache alles in Ordnung ist, du hast ja jetzt eine gekriegt, ne? Ja. Das heißt, die hast du wahrscheinlich bekommen von der Person, die den gesucht hat, möglicherweise nicht gefunden hat wegen Station 3. Und aber möglicherweise wollte die Person kein DNF schreiben. Sie hat formuliert, dass er ja seit September nicht mehr gelockt wurde und wegen der Waldschäden der Rodung und. Ah, wegen der Waldschäden, der Rodung und dem Bruche. Was ja ein anderer schon geschrieben hat, aber das eben schwer machbar ist. Ob das jetzt immer noch so wäre, ob sich das lohnt, ob man gehen kann. Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt die Sabel. Ja, das habe ich wohl mitbekommen. Weißt du was? Ja, die ist neu, tatsächlich. Ein neuer Hochsitz. Weißt du was? Nee, wir legen bei Station 3 ganz einfach mehrere Dosen an mehreren Koordinaten. Und wenn eine wieder komisch ist, dann ändern wir einfach die Koordinaten. Oder wir haben welche in Reserve da liegen. Also Fazit. Bisher, alle Dosen sind da. Vermutlich auch die Dose Nummer 3, aber die ist offensichtlich schwer findbar oder nicht erreichbar. Ja, schade. Aber wir gucken trotzdem noch nach dem Final und dann wissen wir Bescheid. Ich glaube, ich erinnere mich noch, wo das ist. Ich habe ja neulich davon erzählt, dass ich meine OKMs, Original-Kopfmikrofone, wiedergefunden habe. In der Schublade und dass die Earpads davon kaputt waren. also zerbröselt aufgrund des Alters. Was passiert bei Schaumstoff halt schon mal gern. Hatte ich übrigens auch mal bei den Sicken von meinen Lautsprecherboxen, woraufhin ich mir dann mal neue Lautsprecher gekauft habe. Also Basslautsprecher und die dann in die Boxen eingebaut hatte, aber das ist lange zurück. Wahrscheinlich sind die jetzt wieder marode, weil sie auf dem Dach stehen, egal. Auf jeden Fall diese OKMs wollte ich ja immer mal ausprobieren, gerade jetzt hier draußen, aber im Moment ohne Vögel und alles Mögliche bringt diese räumliche Atmosphäre ja nichts. Und nur um zu hören, ob jetzt die Holde links vor mir oder rechts hinter mir geht, bringt das auch nicht wirklich was. Aber wer sich mal anhören möchte, wie sich das anhört und den Gassipod-Tom-Podcast nicht kennt von früher, der könnte sich jetzt die Folge 69 oder 70 des Podcast-Adventskalenders anhören. Denn dort hat jemand mit seinen neuen OKMs mal eine Aufnahme auf dem Weihnachtsmarkt gemacht. Also, wer es hören möchte, hört mal da rein. Sind so 8 Minuten oder so. Und dann habt ihr eine Vorstellung, wie es klingen kann. Da. Allerdings ohne meine Stimme. Weil ich war ja nicht auf diesem Weihnachtsmarkt. Aber ist mal ganz nett. Da oder da? Ja, nicht weit hinten. Es war relativ weit vorn, wenn. Musst du gucken. Also da, hier in dem Bereich, bin ich mir recht sicher. Oder vielleicht da, wo der Krumme ist. Aber entweder da oder da hinten der. Aber es war hier irgendwo, das weiß ich. Alles gut? Ja. Na dann, so. Und dann war hier irgendwo, ich glaube da vorne ging es ab, ne? Müssen wir mal gucken. Boah, was ein Matsch hier. Kommen wir über Stoppelfeld. Da ist wieder Draht und hier kannst du bequem her. Und weil das Feld nicht bestellt ist, darfst du. Ah, ich warte jetzt mal hier, bis dieser Alarm weg ist. Wir sind ja auf Höhe des Bauernhofs. Und die machen ja immer viel Lärm. Und dann läuft hier die Soße vom Silo raus. Und wenn du das gleich an Schuhen hast, dann stinkst du wie die Sau. Ekelhaft. Bloß hier da direkt drauf auf den Weg. Besser Schlamm als Silo, da stinkt hier wie die Hölle. Och, guck mal, ein Weihnachtsbaum. Wie süß. Kann man direkt ein Foto machen. Und ich, Idiot, kauf einen. Den hätte man so, wie er ist, mitnehmen können. Nee, macht man nicht. Naja, und die beiden Bäume hinter der Bank werden ja auch mal schön groß. Wie schön. Da hat sich doch das Hierhergehen schon richtig gelohnt. Auch wenn die Schuhe jetzt aussehen, als wäre hier Pratsch. Ja, also, immer noch sehr laut, ne? Ach ja, der Bauernhof. Dann warten wir mal, bis wir hinter der nächsten Kurve sind. Wegen der Nebengeräusche. Ob der da Frischluft in die Ställe bläst? Wegen Luftaustausch, damit die Rinder hier kein Covid kriegen oder so? Oder damit es nicht die ganze Zeit nach Silo stinkt? Meinst du, dass die irre werden wegen dem Lärm? Vielleicht sind die ja taub. Guck mal, selbst hier oben ist ein Hochsitz. Also wenn ich auf diesem Bauernhof wohnen würde, ne, die ganze Zeit diesen Lärm hätte, da würde ich auch komplett freidrehen. Schön ist anders. Zurück zur Kerze. Wer nicht weiß oder wer keinen hat, für den er eine Kerze aufstellen könnte, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es keinen gibt, für den man eine Kerze aufstellen kann, aber wenn oder wenn man eine Kerze zu viel hat, und überhaupt, dann der Frank Backhaus, der braucht jede Kerze, die er kriegen kann, wegen seinem Krebs und wegen der Chemo und wegen überhaupt allem. Deswegen Leute, wenn, stellt auch für den Frank eine Kerze auf. Das wäre schön, gerade jetzt in der besinnlichen Zeit. Und ja, hört vielleicht auch seinen Podcast. Backhauscast. Frank goes geradeaus oder ja, jeden Freitag eine neue Folge. Wenn es halt geht. Das so am Rande. Würde ich gerne mal anmerken. Selbst der Rabe sagt, ja, Und Frau sagt kein Weizen. Kennt ihr, ne? Angeblich von Helge Schneider. Und geht so. Ein Rabe geht im Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ob er es wirklich gesagt hat. Ich weiß noch nicht, ob man das eruieren kann, aber es wurde mir mal so erzählt. Und weil ich ja diese Fotos gemacht habe, kann ich den Leuten ja jetzt auch zeigen, wie schön die Sicht ist. Und dank der Abholzung hat man hier jetzt einen wunderbaren Blick, nicht nur auf dein Auto, sondern auch auf den Metabolon. Aha. Ich mache jetzt hier mal so einen Wide Shot. Ach du Scheiße, da kann ich ja einen näher gehen hier. Ne? So, oh. Ne, das ist jetzt ja wieder zu Tele. Warte mal, da. Ich könnte natürlich auch sagen, zweifach. So, da habe ich dein Auto und... Sieht man gar nicht, ne? Naja, und dann können wir gleich von da vorne, so ein bisschen unterhalb des Stoppelfeldes, noch ein Bild vom Metabolon machen. Jetzt, wo man den ja sieht. Du sagst Metabolon, ich sag Metabolon. Man könnte auch Metabolon sagen oder Metabolon. Man kann oben schön hüpfen. Man kann oben schön hüpfen. Ja. Also das ist der man kann oben schön hüpfen Berg oder die man kann oben schön Hüpfburg. Was ist das denn hier? Aha. Ja, ich glaube hier, das was hier passiert ist, die bauen hier die Baracke um. Das hier ist auch ein geiles Tor. Das mache ich auch immer wieder gerne. Hier mal ein Foto vom geilen Tor. Super Tor. Das ist hier richtig spannend. Jetzt warten wir mal, bis die da durch sind. Aber weiter runter ist auch wieder schlecht, dann haben wir wieder zu viel. Und uns, die kommen ja auch nicht. Ja, das macht ja nichts. Bis dahin habe ich das Bild. Ich will nur die vorbei haben. Dann mache ich das Bild vom Meterdings. Der hat Schutzbleche, das ist gut. Ist mir direkt aufgefallen, der muss Schutzbleche haben, weil der hat den ganzen Rücken nicht braun. Normalerweise haben die Radfahrer... Von hier sieht das aus, als wäre das irgend so ein Geländewagen. Und als wäre das Weiße, was bei dir das Nummernschild ist, irgendwie der Rammschutz oder so. So wie der da steht. Ist ja anders nicht dahin. Das ist ein Tang, ne? Du kommst ja nicht von der einen Seite. Na, vielleicht. Also sieht doch aus, als würde diese Straße da hochführen. Ja, ist aber doch nicht. Ja, man muss über die Waage. Das ist richtig. Man muss immer über die Waage. Ist wie zu Hause. Man muss immer über die Waage. Und dann stellt man fest, auch schon wieder fetter. Die einen sagen, für mehr Schokolade im Podcast. Und die anderen sagen, für mehr Schokolade im Bauch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schokolade? Nee, an die Dotti. Die ist ja für mehr Schokolade im Podcast. So, von hier hat er ein bisschen was vom Geländewagen. Ich habe mein Schrittziel erreicht. Guck, ich habe für heute durch. Dir fehlen noch 1000. Ich habe 300. Ja, die kriegst du ja hin. Also auf unserem Grundstück locker vom Parkplatz. Ja, die willst du ja laufen. Aber du hast ja gesagt, hier 12. Und wenn du 11,7 hast, auf unserem weitläufigen Parkplatz zu Hause, schaffst du es ja locker von der Stelle, wo dein Auto steht, bis zur Haustür. Das kommt hin. Weißt du? Wir können ja hier das Stück fahren. Das werden wir ja dann sehen. Ja. Ob er da liegt, wenn du langsam fährst. Du musst ja eh noch irgendwo drehen. Das musst du ja nicht hier machen. So, also lasse ich das Ding hier nochmal weiterlaufen. Im Auto. Wir machen kein Radio an. Du gingst ja in erster Linie auf der Straße, ne? Genau, eigentlich durch. Also werden wir ja sehen, aber vielleicht hat es einer hier irgendwo irgendwo drauf gehängt. Holt sich jetzt einer die Teppiche Also du achtest auf die linke Seite, ich achte auf Mitte, rechte Seite. Ich meine, hier ist es mir aufgefallen. Wir können ja an der Kirche drehen. An der Kirche, also an dem Dom zu Burg, am Burger Dom, am Kerzenhaus. Ich könnte ja jetzt, hast du noch Geld hier drin zum, ja. Schön, dann gehe ich nämlich nochmal rein, wenn wir dann schon mal hier sind und hänge dann nochmal eine Kerze hin, weil jetzt haben wir ja dann Geld. Die Radfahrprofis sind gerade weg. Dann gib mir doch mal Geld. Bitte, danke. Wie viel kriege ich denn dafür? Weiß ich nicht. Mach nochmal, verdoppeln mal. Weiß ich nicht, ob ich das... Kannst du, kriegst von mir zu Hause wieder. Ich kann ja noch 20. Psst. Wir sagen nicht, wie viel wir spenden. Ich kann noch das hier. Das ist ja nichts. Hast du da keinen? Nein, das habe ich zu Hause in meiner Tasche. Es ist unglaublich. Nächsten Mal dafür. So. Dann machen wir doch noch eine an. Guck mal, da steht ein Früchtekuchen. Also ein Auto aus Rüdesheim. Kennst du doch Rüdesheimer Früchtekuchen? Sagt dir nichts? Ich meine, aus Rüdesheim kommt immer Früchtekuchen. Ich hasse Früchtekuchen. Ich stehe da auch nicht drauf, aber... Honigkuchen. Honigkuchen? Ja. Okay. Zumal. Ja, ich bin angeschnallt. Du brauchst ja nicht bömpeln. Auto. Aber guck mal, wie ich aussehe, ey. Wirklich bis in die Knie. Ja, die Hose kann jetzt mal in die Waschmaschine. Die lege ich vorher in Wasser ein. Echt? Ja, damit sich das rausgeht und das nicht alles in der Wäsche hängt. Ah, okay. Meine auch. Können wir zusammen einlegen. Dann machen wir einen auf Einleger. Aber nur Wasser unten, oder? Ich meine, da kann ich jetzt auch was reintun. Ja, kannst du was reintun. Aber die andere mache ich mit einlegen. Die andere. Den anderen Eimer. Ja. Ja. Die Einlegeparty. Ja. Ja, zack, kaum stehen wir hier nicht mehr, steht da der nächste. Ja, der hat da hinten gedreht, hat ja gedacht, hey, ist jetzt endlich Platz. Ja. Die Blöden endlich weg. Ja. Ist ein Weiber brauchen wir. Wisst ihr? Da vorne einer, der fährt da aus dem Wald. Wollen wir da jetzt auch mal reinfahren? Naja, guck, sieh dir mal das Loch an. Da fährst du besser da mal nicht durch. Ja, die gehen immer noch zur Schärfbachtalsperre. Fahr mal langsam mal vorbei, weil ja. Wir können ja nicht über Leute meckern. Gibt jetzt einen Kaffee, ne? Dritte Mal oder wie war das? Wenn die einen dabei haben. Ja, so ist es. Das war dann der Sonntagsspaziergang am 4. Advent. Cashwartung. So wichtig, gerade in der Adventszeit. Da kann man dann mal besinnlich darüber nachdenken. Was ist denn das da vorne? So, das Hochhaus da oben, ist das die? Ist das Ost? Nee, das ist Industriegebiet, ne? Industriegebiet, ne? Ja. Ja, was man jetzt alles so sehen kann, wo die ganzen Wälder weg sind, das ist der Hammer. Ja, Ja. Und er joggt jetzt. Ah, grüßt noch alle möglichen Leute und dann joggt er und na gut. Was war notwendig, dass der jetzt da joggt? Das ist auch geil. Der geht die ganze Zeit spazieren und jetzt, wo er hier in Eichholz ist, da fängt er an zu joggen, damit die Nachbarn merken, so, oh, er macht Sport. Mhm. Gehe ich doch direkt von Anfang an zu Fuß. Lohnt ja gar nicht, ne? Guck mal, die haben auch hier, haben sie auch neue Schildträger hingemacht. Die machen hier die ganzen alten Bushaltestellendinger sind weg. Und da sind jetzt überall diese Hightech-Teile. Ist da oben denn noch dieses normale Zeichen dran? Weißt du, dieses Bushaltestellenzeichen, dieses gelbe Teil mit dem H drauf? Oder ändern die jetzt auch? Das ist integriert. Das ist jetzt nicht, ach, integriert. Ah. Nicht mehr rund alleine. Ah, integriert. Was ist da? Heli Factory? Immer noch, seit Jahren. Da war noch nie ein Baum vor. Da siehst du, ja. Ja, okay. Ja, und hier oben, das sieht ja aus wie in Amerika. Das hatten wir früher ja auch nicht. Also an diesem Strommast, ist da jetzt außen so ein rundes, braunes Teil, was aussieht wie so ein Transformator. Und in Amerika, in den Filmen, da sieht man ja immer, gerade in diesen Katastrophenfilmen, wo es dann die ganze Nacht durchregt. Siehst du, dieses komische schräge Haus da, halt mal an. Hast du dann, ach nee, kann man von hier schlecht sehen. Das müssen wir ein andermal fotografieren, egal. Sieht ja lustig aus, dieses komische Hexenhäuschen hier, oder? So ein Gartenhäuschen. Ja, aber so schön krumm. Ja. Nein, wo war ich? Ach so, bei diesen Katastrophenfilmen, wenn es da die ganze Nacht durchregnet und dann irgendwann platzen dann diese Kondensatoren, Transformatoren, scheißegal. Diese Teile an den Strommasten, weil die ja in Amerika da auch überall Strom nur per Außenleitung haben. Ja, und jetzt fangen die hier auch damit an. Unglaublich. Das sind amerikanische Verhältnisse, die wir hier bekommen. Oder das ist nur ein Fake, damit das bei denen so aussieht wie in Amerika. Oder die brauchen das für die Weihnachtsbeleuchtung. Das kann natürlich auch sein. Was dir vorfahrt. Sagt wer? Ich. Weil da vorne der Fußweg, der ist weiß abgetrennt. Die Straße, die ist nicht vorfahrtsberechtigt. War die noch nie. Das war immer schon so. Crash. Das war immer schon so. Das erinnert mich so ein bisschen wie, als sie damals die Pollerhofstraße, die war ja Vorfahrtsstraße, als sie das Ding dann geändert haben. Und die Vorfahrt, die ging nicht mehr runter in den Ort, sondern geradeaus runter die Königsberger. Da hat das oft geknallt. Und dann hatten sie oben beim Peterno so einen Papp-Polizisten hingestellt mit einem erhobenen Finger, der auf das Vorfahrtsschild hinwies. Weil immer, wenn es da geknallt hatte, hieß es ja auch, da war noch nie vor. Die Vorfahrt ging immer da runter durch den Ort. Weißt du? Und dann haben sie ja diese Verkehrsinseln dahin gebaut. Weil eigentlich sollte da mal, weil es Schulweg ist, eine Ampel hin. Das wollten sie aber dann nicht. Ja, und dann haben sie, wie gesagt, die Verkehrsinseln dahin gebaut. Und die Straße war halt relativ breit. Und dann meinten auch schon mal Leute, sie müssten einfach, weil die Straße so breit ist, einen Berg rauf noch überholen. Und das wollte auch mal einer machen, und ich fuhr halt gerade da hoch und er wollte mich überholen mit aller Kraft, aber da hatten sie dann schon diese Verkehrsinsel gebaut, beziehungsweise die Umrandung von der Verkehrsinsel. Und der ist dann voll auf diese Verkehrsinsel drauf gerannt, hat sich die komplette Vorderachse rausgerissen, also kaputt gemacht. Ja, und blieb dann auf der Insel liegen, beziehungsweise auf dem Rand der Insel. Das war lustig. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt. Irgendwem bestimmt. Das erzähle ich schon seit Jahren. Ob jetzt natürlich im Podcast, keine Ahnung. Ja, und dann haben sie den Kreisel gebaut. Weil es dann doch zu viele tote Kinder gab. Da oben, bei dem Verkehrsinselzeug. Tja, so war's. So wandelt sich ein Ort. Und als könnte es nicht surrealer werden, sitze ich zufällig mit Christopher, der außerfamiliär oftmals Christo genannt wird, am Küchentisch und irgendwie entgleitet das Gespräch in Richtung Anime. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, aber Mittendrin lege ich ein aufnahmebereites Handy auf den Tisch. Dabei herausgekommen ist keine Studioaufnahme, aber hey, Gelegenheit macht Audio. Lysop ist das der, also dem seine Waffe ist quasi, der benutzt so Steinschleudern und später hat er so eine richtig krasse mit der auch so Rauchbomben und so explodierende Bomben und so, aber der ist halt übel der Angsthase eigentlich. Ja, und sobald die Dinge gerettet haben, kommen die zu meinem Lieblingscharakter aus Ruffys Crew, nämlich Sanji. Und Sanjis Traum ist, der beste Koch auf der Grand Line zu werden. Ja, und dem Elfen, der halt auch so ein bisschen, der wird halt, also der arbeitet halt in so einer Art Restaurant. Und das wird so ein bisschen unterdrückt und dann flext Ruffy den Typ weg und hilft damit Sanji. Und Sanji schließt sich den halt an, weil er da überall die Möglichkeit sieht, halt überall oft übers Meer zu reisen und so verschiedene Kochkünste zu lernen und so und Rezept. Ja, und das ist so erstmal die Grundcrew. Und dann reisen die so rum und bekämpfen halt Leute. Und Ruffy will halt unter anderem noch seinen Bruder retten. Ace, der hat auch eine Teufelsfrucht gegessen. Der hat so eine, also der kann so seine Hand so in Brand setzen und dann so Leute schlagen. Oder der kann auch so Feuer werfen und so. So Feuerbälle werfen oder was? Ja, nicht Feuerbälle, aber der kann so Feuerfontänen und so. Es gibt so eine Szene, wo der auf so einem kleinen Boot quasi an so Marineschiffen vor, also die Marine sind so die Antagonisten in dem Sinne. Ja klar, bei Piraten ist das normal. Und so von der Seite so 5 Schiffe auf einmal so einer Überfeuerwelle aus dem Leben ballert. Und so, ja, aber Ruffy hat auch schon mal, der kann quasi dazu sein Bein so übel weit in die Luft gestreckt und das einfach so einmal runtergeschlagen und damit das Schiff so in der Mitte durchgeschlagen. So. Mit seinem Gummibein. Ja. Also es ist natürlich nicht sehr realistisch, aber es ist halt auch ein Anime. So, nee, und ja, soll ich sagen, und dann gibt es halt diese verschiedenen Arcs und am Anfang fahren ja halt so ein bisschen rum. Ja, das waren diese Abschnitte. Ach so. Irgendwann findet Ruffy quasi raus, dass sein Bruder Ace, heißt er, in so einem Supergefängnis ist und will den da halt rausholen. Und die Sache bei diesem Gefängnis ist halt, das ist so in verschiedene Etagen und jede Etage, je weiter runter man kommt, desto schlimmer ist die. Also es ist im Endeffekt wie so eine Art Höllen, also wie so eine Hölle aufgebaut, dass quasi ganz oben sind halt die am wenigsten gefährlichen Gefangenen und die werden... Ist das eher so Hochhaus oder ist das unterirdisch? Ja, es ist quasi auf dem Meer. Es ist im Endeffekt, du kennst den Aufbau von Azkaban? Azkaban, ja. Also das steht ja auch so auf dem Meer und hat so mehrere Etagen und so. Und das geht halt, glaube ich, auch ein bisschen unter Wasser rein halt. Und es ist halt, wie gesagt, wie so eine Art Höllenvorstellung, dass halt quasi oben sind halt die Verbrecher, die jetzt am wenigsten krass sind und die chillen da halt so ein bisschen und je tiefer man kommt, desto schlimmer wird's und die werden auch gefoltert und so. Und der Gefängniswärter oder der Gefängnisaufseher? Ja, also so der Überboss von denen ist so ein... Direktor. Genau, der ist so ein... Der hat auch so eine Teufelsfrucht gegessen und der kann so... Das übel... Also die Fähigkeit ist eigentlich übel... Scheiße, aber ist halt sehr stark am Anfang, weil der im Endeffekt furzt der oder kackt der und das ist so übel toxisch. Und so, also man stirbt daran, wenn man das so einatmet. Ist so, keine Ahnung, der ist auch so übel groß und fett und so und keine Ahnung. kommt mir irgendwie, lassen wir das. Ne, solche Sachen. Und da ja, versucht er halt Ace da zu retten und das klappt alles nicht so ganz und so. Also es ist halt sehr lange und ich kenne halt auch wahrscheinlich nur ungefähr 2/5 der Serie oder so. Oder vom Anime. Aber ich habe das früher halt immer sehr viel im Fernsehen geguckt. Deswegen ist auch viel gefährliches Halbwissen dabei. Aber ja, die ganzen Charaktere sind eigentlich ganz cool. Später gibt es dann noch so ganz andere, zum Beispiel Nico Robin. Die ist eigentlich erst eine Antagonistin von Ruffy, weil die hilft quasi so einem Feind von Ruffy. Aber der befreit die dann und hilft ihm auch. Die hat so eine Teufelsfrucht, die kann quasi überall so mäßig Hände von sich erscheinen lassen und damit so Sachen greifen und so. Da gibt es dann so Szenen, wo die quasi Leute, wenn die an der Wand stehen, auf einmal kommen da so 6 Hände aus der Wand und halten die so fest an der Wand oder so. Ist nicht so stark, aber ist ganz lustig. Was noch interessant zu Sanji ist, der steht halt auf alles, was weiblich ist irgendwie. Also am Anfang geiert er immer krass auf Nami und später geiert er halt auf Nami und Robin und so Frauen halt so. Also der ist halt so, der verliebt sich halt in alle Frauen irgendwie. Und dann gibt's noch, es gibt noch, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der ist so halb Mensch, halb Roboter und den lernt Ruffy kennen, weil der den quasi bittet, ihm ein Schiff zu bauen, also so ein, der arbeitet in so einer Werft. Und das ist halt so, also wie gesagt, so halb Mensch, halb Roboter und der hat irgendwie immer nur eine Unterhose an und mal so ein Hemd, irgendwie ganz komisch. Und sieht der jetzt aus wie ein Mensch oder sieht der eher aus wie ein Roboter oder ist der oben Mensch und unten Roboter oder der, so? Der Körperbau ist ganz komisch, also der sieht aus wie so ein klassischer, wie nennt man das, so ein Typ, der ins Fitti geht, aber nur Oberkörper trainiert. Also Der hat so über die komischen kleinen Beine und dann halt diese Unterhose und dann ist er halt so das Überkreuz, so überbreit und hat so richtig fette Arme auch. Und halt so, der hat so eine Metallnase. Aha. Der trägt auch manchmal so eine komische Brille. Und der kann halt so aus seinen Armen, da hat er so Kanonen drin und so. Okay. Und dann gibt's noch Brook. Brook ist eigentlich tot, also so ein Skelett mit einem Afro. Und der raucht immer. Und der ja, ist was halt. Was soll passieren, ne? Der ist halt tot und der, ich glaube, der spielt auch Musik, wenn ich mich recht entsinne. Und der ist irgendwie, der ist ganz cool, der ist ganz lustig, aber jetzt nicht so wirklich wichtig für die Story. Der ist halt einfach da. Also so ein paar Leute. Ach so, und, den habe ich fast vergessen. Chopper. Der, das ist so ein kleines Rentier mit einem Hut und der hat immer mit so einem, also der wurde quasi aufgezogen von einem Arzt und ist deswegen lernt er halt auch so Arztsachen und also, ein kleines Rentier wird von einem Arzt aufgezogen und lernt so Arztsachen. Ja, es ist halt ein Arzt, keine Ahnung. Ich bin Rudolf. Heute nicht mit roter Nase und ich schneide dich jetzt auf, weil dein Blinddarm schmerzt. Nee, den Arzt, den alten Arzt zerlegt es halt irgendwann und dann nimmt Ruffy den quasi auf mit in die Crew und dann ist der so der Schiffsarzt. Ah. Und der Rentier. Ja, genau. Später. Läuft der auf Hinterbeinen oder der läuft ist auf der. Auf Hinterbeinen. Achso, also ist also nicht ein klassisches Rentier, nee. Wie ich mir das vorstelle. Also es läuft nicht auf vier Beinen durch die Gegend, sondern nur so. Nee, der läuft so auf den Hinterhufen. Hinterhufen, ja. Ja, und hat halt so ein bisschen Arme und so, aber halt auch Hufe, also keine Hände. Es läuft auf der Rehnkeule. Und der hat halt so, der trägt immer Hüte. Der hat verschiedene Outfits im Laufe der Serie. Der ist sehr süß. Der ist so der süße Kleine, der halt so da chillt und halt verarztet. Und dann später, also hat er so, ich glaube Sanji macht die den, das sind so, so Kugeln im Endeffekt, so das, was Spinat für Popeye ist, ist für den diese Kugel. Und dann wird der so, groß und so richtig, also im Endeffekt, der wird dann so eine Art Hulk, nur halt als Rentier. So, der ist so, eigentlich ist der so klein und süß, aber wenn er diese Kugeln isst, wird er so überbreit und so boxt alles kaputt. Ist ganz cool. Mag Chopper ist süß. Und der ist halt so der Arzt. Sanji ist so der Koch, Zoro ist der Schwertyp, Nami ist die Navigatorin, so solche, ne? Halt, wie man sich so eine Crew halt baut. Und die wollen das One Piece finden. Ob sie es schaffen werden, keine Ahnung. Ich habe den Manga nicht gelesen. Aber ja, ist cool. Nur dauert halt sehr lange. Schön. Ja, und weil die Hörer den Anfang nicht mitbekommen haben, also Raffi ist der Typ, der irgendwann eine Teufelsfrucht gegessen hat und jetzt ein Gummimann ist. Genau. Also, der kann so seine Arme verlängern oder seine Beine oder damit durch die Gegend schlägeln oder was auch immer. Und ja, nur eins darf man nicht vergessen, das haben wir jetzt auch nicht auf der Aufnahme, wer eine Teufelsfrucht isst, kann danach, also geht damit quasi ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Pakt mit dem Teufel ein, und bekommt dann diese besondere Fähigkeit, diese eine, also Raffi zum Beispiel, die Gummimensch-Fähigkeit, aber kann danach nicht mehr schwimmen, was für Piraten möglicherweise eher ungünstig ist. Wobei man ja sagt, früher konnten die wenigsten Menschen, die zur See gefahren sind, schwimmen. Ja, das war's eigentlich, ne? Grob. Grob. Vielleicht noch zu den Teufelsfrüchten. Also es gibt halt eine sehr große Variation. Ruffy ist halt eine, das ist somit eine der schwächsten eigentlich, aber Ruffy kann die halt gut verwenden, weil er halt sehr kreativ ist. Musst du dann immer wieder welche essen oder reicht das, dass du einmal eine isst? Es gibt auch von jeder nur eine, also du kannst sie nicht. Also das heißt, du hast einmal so diese normale, leichte Teufelsfrucht und dann hast du einmal so diesen schwarzen Afghanen unter der Teufelsfrucht und dann hast du irgendwann die Hass-Avocado als Teufelsfrucht. Ja, also es sind quasi verschiedene. Es gibt halt, also die von Ruffia ist die Gumbum-Frucht und ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen. Ach so, also Gumbum, damit der dann wie Gummi ist? Ja. Und es das heißt, du kannst dir im Vorfeld überlegen, welche Frucht isst du? Also es steht halt nicht drauf. Du hast keine Ahnung, was die macht. Das weiß auch keiner. Du weißt nur, also es ist erkennbar, dass es eine Teufelsfrucht ist, aber du hast keine Ahnung, was die macht. Also das du heißt, isst eine so und plötzlich hast du eine Fähigkeit, ja, aber du weißt nicht, welche. Random, du kriegst irgendeine, so die Entscheidung ist, ich esse das jetzt, ich kann dann irgendwas, kann sein, dass es cool ist, kann sein, dass es nutzlos ist, aber ich kann dann nicht mehr schwimmen. Aha. Zum Beispiel gibt und was ist, wenn du jetzt diese Teufelsfrucht isst und dann stellst du fest, okay, das ist jetzt scheiße, ich wollte also nicht der Gummityp sein, sondern ich würde viel lieber dieses Feuer schleudern können und dann esse ich halt noch eine andere. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist interessant eigentlich mal herausfinden, weil es kann sein, dass die sich quasi dann überschreiben, aber ich glaube nicht, dass man die so also nicht additiv kombinieren kann. Ich glaube, das geht nicht. Es kann auch sein, dass man stirbt. Also müsstest du einem, ja gut, wenn man stirbt, wäre ja doof, ne? Dann müsstest du einem ja nur Teufelsfrucht ins Essen mischen, der schon mal eine hatte. Ja gut, und dann so tschüss. Ja also gut, du kannst ein hohes Gut, da kannst du auch einfach Gift nehmen. Ja, oder dann über Bord werfen, weil kann ja nicht schwimmen. Das auch. Ne? Das wird ja helfen. Ja. Ja, aber es gibt zum Beispiel noch einen Marineoffizier-Smoker, der kann seinen Körper so in Rauch auflösen. Oder es gibt einen Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der hat eine absolut hässliche Frisur. Scarface, Scarhair wahrscheinlich. Narbenhaar, so. Hässliche Frisur. Nee, der ist ganz komischer Typ. Auf jeden Fall, der ist auch so, der ist so richtig dünn und so ein richtiger Schnösel. Und der kann so, der bewegt so, der kann mit seinen Fingern so eine Bewegung machen und dann schneidet der so in der Luft, mit Luft schneidet der. Der kann so Felsen zerschneiden und so. Okay. Und der kommt dann, der kommt ein paar Mal kurz vor und schleicht sich dann unter anderem auch bei Ruffy aufs Schiff und dann kickt den einfach ins Wasser. Also hilft. Also ne? Der Typ ist echt übel der Idiot so. Und was gibt's? Es gibt noch ganz viele. Es gibt so dann die quasi die ganzen anderen großen Piraten. Es gibt halt auch Blackbeard und Whitebeard und so. Und ich glaube, Blackbeard war das. Der ist richtig stark. Der kann so Erdbeben erschaffen einfach. Und es gibt noch einen, der ist richtig cool. Irgendwas mit Clown. Ich weiß gerade den Vornamen nicht mehr. Der Buggy, der Clown. Der kann, also der ist eigentlich auch nicht so stark. Der kann seinen Körper in so an so bestimmten Abschnitten einfach trennen. Und dann wieder zusammensetzen. Also der kann im Endeffekt, kann er sich seine Hand abnehmen und die auf dich werfen und dann kann ich wieder dran machen. Also ist eigentlich recht nutzlos, aber der kann halt zum Beispiel... Kann er das auch random? Also der nimmt sich jetzt den linken Fuß ab. Der kann auch und seinen macht Körper den, in der Mitte trennen und so. Ja, aber der macht dann den linken Fuß an den rechten Arm, ja, ja. Wenn er vorher die Hand abgenommen hat. Der hat sich auch schon mal falsch zusammengebaut. Ah, okay. Also das funktioniert. Ja, der hat in einer Folge hat quasi Ruffy dazu gezwungen, sich so komplett zu zerlegen. Und dann hat er den einfach so zusammengeschnürt, als so ein Viereck einfach, damit er sich eben nicht zusammensetzt. So, also Buggy ist eigentlich, der ist so ein bisschen Antagonist, aber eigentlich ist der nicht wirklich gefährlich und so. Der ist halt immer ein bisschen nebenbei und der ist eigentlich ganz cool. Ja, sowas. Oder es gibt Trafalgar Law, der kann so eine Art Raum erschaffen, also so einen abgegrenzten Bereich, wo drin er quasi alles zerschneiden kann. Ohne dass es wirklich zerschnitten wird. Und wenn er den Raum auflöst, dann zerfällt das so. Also er kann quasi diesen Raum, ich weiß nicht, ob da drin die Zeit manipuliert ist, aber er kann auf jeden Fall diesen Raum machen und dann kann er zu Gegnern zum Beispiel gehen und die so zerschneiden. Und wenn er den Raum auflöst, dann fallen die erst so auseinander und so. Also kannst du quasi, ist dieser Raum endlich oder kann er den Raum so groß machen, wie er Bock hat? Also kann er jetzt hingehen und sagen so, ich packe jetzt mal das gegnerische Schiff in diesen Raum, virtuell, dann gehe ich da rein, säg den Kahn komplett auseinander und wenn ich den Raum wegmache, dann hast du Havarie. Also, ne? Ja, ich dann liegen die ganzen Teile deiner Landschaft. Ich kenne den Charakter nicht so gut, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich, wird das sein wie in vielen Anime, dass das je stärker man wird, je weiter man sich entwickelt, desto größer kann er wahrscheinlich machen, aber ich glaube nicht, dass der den von Anfang an so, keine Ahnung, das halbe Meer in so einen Raum packt. Also, ja, ich glaube, das kann sein, dass er mit der Zeit halt stärker wird. Aber sonst eigentlich also sehr empfehlenswert, wenn man sehr viel Zeit hat. ansonsten kann man auch andere Anime gucken mit. Sachen erfährt man am Küchentisch. Ich glaube nicht, dass ich das jemals gegoogelt hätte. Naja, doch, gerade eben. One Piece nennt sich das Werk. Es entstanden seit 1999 über 1000 Episoden à ca. 22 Minuten. So steht es zumindest in der Wikipedia. Aber wir leben in interessanten Zeiten und wie sich in Japan irgendjemand ein Anime ausdenkt, denkt sich in Europa jemand anderes eine weit weniger erfolgreiche Stoffpuppengeschichte mit Frosch aus. Und wie es damit weitergeht, hört ihr jetzt. Das Paket ist immer noch nicht da, aber ich habe mich im Internet umgesehen und nach alten Berichten gesucht. Irgendwas muss es mit dem Frosch auf der Kupferinsel ja auf sich haben. Zudem habe ich glücklicherweise auch KollegInnen, die aus der ehemaligen UdSSR stammen, und die habe ich mal nachfragen lassen, ob sich irgendwo etwas über das Geheimnis von Medni auftreiben ließe. Etwas richtig Greifbares ergab das nicht. Allerdings könnte es etwas mit dem sogenannten Tunguska-Ereignis zu tun haben. In der Wikipedia steht dazu geschrieben, das Tunguska-Ereignis bestand aus einer oder mehreren sehr großen Explosionen, daher auch Tunguska-Explosion, am 30. Juni 1908 im sibirischen Gouvernement Jenissejsk, der heutigen Region Krasnojarsk, deren Ursache sich bisher nicht zweifelsfrei klären ließ. Das Ereignis fand in der Nähe des Flusses Steinige Tunguska im Siedlungsgebiet der Ewenken statt. Ein weiteres Zitat: Es wird dazu berichtet, dass das Phänomen eine Zeit lang andauerte, sodass auch der Eindruck einer Flugbahn eines hellen Körpers entstand. Ein viertes Zitat: Bis heute wurden keine mit bloßem Auge sichtbaren Bruchstücke eines eingeschlagenen Himmelskörpers in Klammern Impaktors gefunden. Eine kleinere Vertiefung wurde vom Kulik als Krater gedeutet, was sich allerdings nicht bestätigt hat. Die Suche nach mikroskopisch kleinen staubförmigen Überbleibseln des Impaktors oder chemischen und isotopischen Anomalien, wie sie bei Eintritt außerirdischen Materials zu erwarten wären, erbrachte bisher nur geringe Erfolge. Gefunden wurden winzige Partikel, Diamantstaub, Graphitsplitter und geschmolzene Eisen- und Nickelkörnchen. 2013 wurden extraterrestrische Fragmente analysiert, die bereits 1978 in dem Gebiet gefunden worden waren. Weitere Untersuchungen stehen noch aus. Soweit zu Wikipedia. Am 18.05.2020 titelte dann MDR Wissen: Neue Theorie. Tunguska-Ereignis war ein Eisenmeteorit. Das Fazit in aller Kürze: Ein Eisenmeteorit zerbirst nicht in der Atmosphäre. Er prallt auf, er prallt ab und treibt eine Schockwelle vor sich her. Er hinterlässt kaum oder keine Spuren. Das Ganze findet sich auf www.mdr.de/wissen/tunguska-meteorit-neu-theorie-100.html. Einige Bauern munkeln jedoch hinter vorgehaltener Hand, dass es gar kein Meteorit war. Mir wurde ein altes Tondokument zugespielt, welches kurz nach dem Einschlag in der Region Krasnojarsk seitens des Militärs aufgenommen wurde. Nun, offensichtlich hat das nicht so funktioniert. Angeblich wurde ein konischer, genieteter Metallkörper gefunden, der oben eine drehbare Halbkugel als eine Art Kopf trug. Verschiedene skurrile Gegenstände schauten aus diesem Körper heraus und eine Zeit lang lösten sich aus einem dieser Extremitäten Strahlen, die bei Getroffenen zu Verletzungen und Tod führten. Nach einigen Tagen versiegte allerdings die Abwehrfähigkeit des Objekts. Nach unbestätigten Aussagen brachen Soldaten den konischen Panzer auf und fanden im Inneren ein kleines, froschähnliches Lebewesen, welches sich außerhalb der Metallhülle nicht verständlich artikulieren konnte. Der Beschreibung nach soll es eine schrumpelige Haut gehabt haben, die, wie eine Häkelarbeit anmutete. Überlieferungen zufolge verbrachte man es in eine geheime Versuchsstation auf der Halbinsel Kamtschatka. Unweit befindet sich die Insel Medni, was wiederum zu Jacks Fund passen könnte. Ungeklärt bleibt, weshalb man die Lebensform auf die Insel verbrachte. Über den Verbleib der Panzerung, mit der die Lebensform in die Atmosphäre eintrat, ist ebenfalls nichts bekannt oder überliefert. Die Informationen stammen von der Enkelin eines russischen Geheimdienstunteroffiziers, der seinerzeit an den Untersuchungen der Geschehnisse in Krasnojarsk beteiligt war. Mutmaßung: Möglicherweise hatte Russland sein eigenes Roswell 29 Jahre vor den Amerikanern und niemand hat's auch nur geahnt. Aber wenn es dazu Aufzeichnungen gäbe, dann auf Papier oder Mikrofilm, ganz gewiss aber nicht im Netz. Das bedeutet wiederum, für mich ist an dieser Stelle Schluss. Ende der Recherche. Dennoch bin ich gespannt auf das Paket und den Zustand der Puppe. Rein aus sentimentalen Gründen selbstverständlich. Wer kann schon eine Stoffpuppe sein eigen nennen, die einen Bezug zum Studio und so viel erlebt hat? Außer vielleicht die Besitzer von Annabelle oder Chucky. Ob die sich daran erfreuen können, ist jedoch fraglich. Zumindest die Vorbesitzerinnen hatten ja ihre Schwierigkeiten. Auch Robert, Pinocchio, Brahms, Billy und Fats hatten ihre Eigenheiten und stellten sich für ihre Besitzerinnen als unangenehm heraus. Nun, der Jack, sofern er es wirklich ist, ist da anders. Mutmaßlich hatte er kein Eigenleben, sondern lediglich die Hand seines Besitzers im Kopf, der dann mit verstellter Stimme Jacks Sprachpart übernahm. Vielleicht noch nicht einmal das, und die Puppe lag in irgendeiner Ecke herum, während ihr Besitzer selbst Gespräche führte. Sollte dem so sein, würfe das allerdings Fragen auf. Zum Beispiel, wer Jacks Part sprach, während TJ beim Versuch, die Schnur vom Propeller zu lösen, in den Fluten versank. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Geisteraufnahmen und Puppenbeseelung ist doch eher Mittelalter. Viel wahrscheinlicher erschien es, dass TJ seinen Tod lediglich vortäuschte, indem er als Jacks Stimme die Aufnahme fakte. Doch warum? Was ist der Grund, und gab es vielleicht einen Grund hinter dem Grund? War die gesamte Geschichte nur ein Fake und er wusste einfach nicht, wie er sie beenden sollte? Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Hat es diese Reise mit dem Krabbenkutter wirklich gegeben oder hat uns TJ lediglich eine Illusion aufgetischt? Oder gar euch? Mit dieser Bombenfrage endet die heutige Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 74 vom 24.12.2021, die Weihnachtskonserve. Apropos Weihnachtskonserve, 4. Advent und Weihnachten liegen ja nicht weit auseinander und just am 4. Advent hat der Herr Oschen erneut ein Sofakonzert gehalten. Nicht das klassische Weihnachtskonzert, sondern eine gute Dreiviertelstunde Akustikgitarre und Gesang. Entschleunigend, ein Hauch besinnlich, das gute alte Zeug vom Barhocker, vom Sofa. Schaut's euch an, lasst's im Hintergrund laufen, ihr werdet nicht gewähmt. Einen besseren Tipp zum Abschluss kann ich euch momentan nicht geben. Der Link: auf YouTube findet man das Video unter 8pqzxdg-jlm. Die einfachste Methode wäre einfach irgendein YouTube-Video aufrufen, dann steht oben im Header https://www.youtube.com/watch?v=. Und was hinter diesem Gleichzeichen steht, das ersetzt ihr einfach durch dieses 8pqzxdg-jlm. Alle Buchstaben groß schreiben. Ja, und dann zack seid ihr im Wohnzimmer vom Uschen und könnt ihm zuhören. Und jetzt sind wir wirklich durch. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radio_kd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, verlebt eine schöne besinnliche Weihnachtszeit oder überhaupt eine schöne besinnliche Zeit mit euren Lieben und wir hören uns möglicherweise noch vor Silvester. Der Andi. Bei der Geschichte um Solan Grün handelt es sich um eine frei erfundene Geschichte, die sich teils an existierenden Orten orientiert. Auch lassen sich darin Anspielungen auf Filme, Serien, Hörspiele, Podcasts und Bücher finden. Die Handlung und alle handelnden Personen sind dennoch frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.